Biberprobleme. Es war ein stürmischer Tag in der Abenteuerbucht. Ein heftiger Wind wirbelte alles durcheinander und peitschte das Wasser des kleinen Teiches auf, der dicht neben Yumis Bauernhof lag. Ein brauner Biber schwamm dort verstört hin und her zwischen einzelnen losen Hölzern, die auf den Wellen schaukelten. Erst viele Stunden später ließ der Wind endlich nach. Und nachdem Bäuerin Yumi am nächsten Morgen mit Hilfe von Rocky und Zuma die Sturmschäden beseitigt hatte, liefen die drei in die große Scheune, wo große Strohballen lagen. Den nächsten schaffe ich allein, Yumi. Wirklich? Oh, das ist ein ziemlich großer Strohballen. Den werde ich nehmen. Vielen Dank, Yumi. Kein Problem, ich bin eine starke Frau. Mit einer Schubkarre brachte Yumi den Strohballen zu dem großen hölzernen Stall hinüber, in dem ihre Hühner wohnten. Es ist nett, dass ihr mir helft, das Stroh in den Hühnerstall zu schaffen. Den Hühnern schien das auch zu gefallen, denn eine von ihnen legte prompt ein Ei. Aber das Lachen verging ihnen schnell. Der Stall stürzte einfach in sich zusammen. Oh nein, der Hühnerstall! Die Hühner flatterten erschrocken umher. Und die Eier. Die landeten auf dem Boden und auf den Köpfen. Wie geht's? Doch dann entdeckte Chase in der Ecke mehrere kleine Körbe. Ja! Er schnappte sie. So fangen wir sie wieder ein. Und warf sie den Hühnern geschickt über die Köpfe. Das hast du gut gemacht, Chase. Ich verstehe das nicht. Was ist denn mit dem Hühnerstall los? Zuma sah sich die hölzernen Beine des Stalls genau an. Es sieht irgendwie aus, als wenn jemand daran genagt hat. Du hast recht, es hat wirklich jemand daran genagt. Darum ist es durchgebrochen. In diesem Moment knarrte es. Und dann fiel eine der Scheunenwände einfach um. Ihre Stützpfeiler waren durchgebrochen. Sieht so aus, als hätte er nicht nur am Hühnerstall geknabbert. Ich weiß genau, wer an meiner Scheune nagt. Bernie. Bernie? Ja, der Biber aus dem Teich. Aber normalerweise nagt er nicht an meinem Bauernhof. Ich brauche die Helfer auf 4 Pfoten. Und zwar schnell. Dann sind wir 0, nichts mit Unterstützung wieder da. Ryder kraulte gerade Rocky. Das kitzelt. Als Chase und Zuma angelaufen kamen. Ryder, die Scheune von Bäuerin Yumi ist kurz davor einzustürzen. Bernie, der Biber nagt sämtliche Stützpfeiler an. Dann müssen wir wohl was tun. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns. Die anderen Fellfreunde spielten gerade Fußball. Als die Chips an ihren Halsbändern blickten. Marshall schoss und der Ball landete mitten in dem gläsernen Fahrstuhl. Habt ihr gesehen? Ich habe ein Tor geschossen. Und zwar mit deinem Paw, Marshall. Alle Hunde freuten sich auf ihren nächsten Einsatz. Und als der Fahrstuhl oben ankam, steckten alle in ihren Einsatzanzügen mit den Rucksäcken und Helmen. Die Helfer auf 4 Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr sofort gekommen seid. Jemand hat die Scheune von Bäuerin Yumi angenagt. Und Yumi glaubt, dass es Bernie der Biber war, der in ihrem Teich lebt. Jetzt müssen wir verhindern, dass die Scheune einstürzt und herausfinden, warum Bernie das macht. Rubble, wir brauchen deinen Bagger, um die Scheune und den Hühnerstall zu reparieren. Du hältst mit deiner Schaufel die Wand hoch und wir befestigen sie dann wieder, alles klar? Rubble ist der Retter! Rocky, wir brauchen dein Werkzeug. Du musst Rubble bei der Reparatur helfen. Rocky rockt. Chase, du machst dich auf die Suche nach Bernie und findest heraus, warum er nicht im Teich bleibt. Das ist ein Fall für Chase. Alles klar. Die Helfer auf 4 Pfoten legen los. Rocky, Rubble und Chase flitzten zu der großen Rutsche hinüber. Sie liebten es, sie hinunter zu sausen. Und als sie das Erdgeschoss erreichten, sprang Chase in sein Polizeiauto. Rocky in seinen Recycling-LKW und Rubble in seinen gelben Schaufelbagger. Ryder saß bereits auf seinem roten Quad. Und schon waren sie unterwegs zum Hof von Bäuerin Yumi, die ratlos vor ihrer kaputten Scheune stand. Danke, dass ihr so schnell gekommen seid. Au! Hier müssen wir aber ganz schnell was machen. Rubble, Rocky, wir brauchen viele Bretter. Wir müssen die angenagten Stellen verstärken. Wir finden hier bestimmt Holz, das wir wiederverwenden können. Rocky rockt. Polizeihund Chase hatte unterdessen eine Spur entdeckt. Ryder, der Biber, ist in die Richtung gelaufen. Okay, versuch ihn schnell zu finden, bevor er auf die Idee kommt, noch mehr anzunagen. Das ist ein Fall für Chase. Mit blinkendem Blaulicht raste der kleine Schäferhund davon. Und auch für die Reparatur der Scheune hatte Ryder bereits einen Plan. Wir machen das so. Wenn die Wand wieder steht, werden Yumi und ich sie stützen und Rocky macht die Verstärkung fest. Auf geht's, Rubble! Rubble ist der Retter! Rubble gelang es, die Wand mit seinem Schaufelbagger wieder aufzurichten und festzuhalten. Sofort lehnten Yumi und Ryder eine lange Leiter dagegen, um die Wand zusätzlich abzustützen und legten dann kurze, dicke Bretter gegen die Pfeiler. Hat geklappt! Jetzt war der kleine Mischling an der Reihe. Rocky! Ruff, ruff. Schraubenschlüssel! Sorgfältig schraubte Rocky die Bretter fest. Eines nach dem anderen. Geschafft. Hoffentlich hält es. Moment, das werden wir gleich wissen. Rubble? Rubble legte den Rückwärtsgang ein und fuhr mit seinem Bagger ein paar Meter nach hinten. Doch die Wand blieb stehen. Ja, ich glaube, das hält erstmal. Danke, Fellfreunde. Auch Chase hatte in der Zwischenzeit Erfolg gehabt. Hab dich gefunden, Bernie. Aber was tat Bernie denn da? Der Biber zog ein langes Brett hinter sich her, blieb aber stehen, als Chase auf ihn zukam. Es ist Zeit für eine kleine Pause. Wuff! Netz! Wuff! Das Netz flog durch die Luft, fing den Biber ein, aber der nagte es im Nu durch und war wieder frei. Das hätte ich mir ja denken können. Schon zog der Biber das Brett weiter Richtung Teich. Ryder! Ryder, bist du da? Ja, Chase, was gibt's? Ich bin jetzt bei Bernie. Er ist dabei, Scheunenbretter zum Teich zu schleppen. Okay, ich komme sofort. Ryder schwang sich auf sein Quad und es dauerte gar nicht lange. Da waren er und Chase auch schon am Teich. Tja, das ist der Biber-Teich. Aber wo ist der Biber-Bau? Er ist weg. Jetzt wurde Ryder alles klar. Das war der Sturm. Er hat den Bau von Bernie weggeweht. Jetzt versucht er, ihn wieder aufzubauen. Und wir helfen ihm dabei. Rocky und Rubble waren auf dem Bauernhof geblieben und brachten gerade den Stall wieder in Ordnung. Es war eine gute Idee, den Hühnerstall mit den alten Stuhlbeinen zu reparieren. Und den Hühnern scheint es auch zu gefallen. Hallo Rocky, wie weit seid ihr mit der Reparatur? Wir haben alles geschafft. Das habt ihr gut gemacht. Und jetzt sammelt so viel Holz, wie ihr könnt und bringt es bitte runter zum Teich. Wir helfen Bernie dabei, einen Bau zu bauen. Oh ja, das machen wir. Aber es gab noch mehr zu tun. Hallo, Frau Bürgermeisterin. Ryder, ihr müsst mir helfen. Ich bin gerade gestern mit meinem neuen Totempfahl fertig geworden. Und heute gucke ich und da hat ihn jemand angeknabbert. Achtung! Ah! Auf seinem Pawpad konnte Ryder mit ansehen, wie der Pfahl jetzt einfach umfiel. Und Huhn Henrietta erschrocken auf den Kopf der Bürgermeisterin flatterte. Ratlos sah Ryder Chase an. Irgendjemand hat den Totempfahl der Bürgermeisterin angeknabbert. Aber Bernie ist doch die ganze Zeit hier gewesen. Das stimmt. Also irgendjemand nagt sich hier durch die Gegend. Dann muss es wohl noch einen anderen Biber geben. Chase, du musst den Biber finden, sonst bleiben von der Stadt nur noch Zahnstocher übrig. Das ist ein Fall für Chase. Sofort machte sich Chase auf die Suche. Und er musste sich beeilen, denn auch der kleine Alex, der oben in seinem Baumhaus spielte, bekam jetzt ein Biberproblem. Oh, oh, hallo, nicht meinen Baum anfressen, sonst machst du mein Baumhaus kaputt. Aber der Biber, der da an dem Stamm nagte, machte einfach weiter. Hallo Alex, was gibt's? Hilfe, ein Biber frisst den Baum mit meinem Baumhaus an und ich sitze hier oben fest. Keine Sorge, Chase kommt und hilft dir. Chase, Alex hat Biberprobleme. Fahr schnell zu seinem Baumhaus. Das ist ein Fall für Chase. Chase fuhr geradewegs ins Zentrum der kleinen Stadt. Der Baum, in dem Alex sein Baumhaus gebaut hatte, stand auf einer großen Wiese. Bin ich froh, dich zu sehen. Die fressen meinen Baum. Die? Ja, die. Ryder, ich hab den anderen Biber gefunden. Und er hat sich Verstärkung mitgebracht. Und sie beißen sich ganz schön durch. Wow. Oh. Der Baum wackelte und die beiden Biber schlugen mit ihrem Schwanz auf den Boden. Genau das tat aber auch der Biber im Teich. Ah, ja natürlich. Biber unterhalten sich, indem sie mit den Schwänzen klopfen. Ich versuch's einfach mal. Würde das wirklich funktionieren? Chase klopfte und klopfte und die Biber reagierten. Sie ließen den Baum in Ruhe, liefen zum Polizeiauto und sprangen hinein. Wir haben es geschafft. Hier kommen Ryder, zwei Biber und ich. Danke, Chase. Mit Blaulicht brachte Chase die beiden Biber zurück zum Teich. So, ihr kleinen Biber, jetzt seid ihr wieder zu Hause. Begeistert sprangen die beiden ins Wasser zu Bernie. Auch Rocky und Rubble kamen nun an, mit jeder Menge Holz. Ihr habt euch ja wirklich beeilt. Wir haben so viel Holz, wir können ein Biber-Schloss bauen. Genau das taten sie auch. Alle packten mit an. Die Fellfreunde und natürlich auch die drei Biber. Und im Nu war der neue Bau fertig. Das habt ihr gut gemacht. Ich glaube, Bernie wird sein neues Zuhause sehr gefallen. Ja, das sah so aus. Jedenfalls klopften er und die anderen mit ihren Schwänzen immer wieder auf den Boden. Das heißt, dass sie es mögen. Besser als die alten Scheunenbretter. Das nächste Mal nicht wieder an den Häusern nagen. Ein Anruf oder ein Klopfen reicht. Ein Biber nach dem anderen ließ sich jetzt vom Dach des neuen Zuhauses ins Wasser fallen. Der Biberbau hat ja sogar eine Wasserrutsche. Ryder, dürfen wir sie ausprobieren? Rein ins Wasser. Das habt ihr euch echt verdient. Und ab geht's! Alle genossen die Abkühlung. Bis auf den wasserscheuen Rocky, der oben auf dem Bau sitzen geblieben war. Na komm, Rocky, das Wasser ist richtig warm. Nein, danke. Ich lasse mir lieber die Sonne auf das Fell scheinen. Aber die Biber nagten bereits an dem Brett, auf dem er saß. Mensch, Bernie. Aber auch Rocky gefiel es im Wasser. Vergnügt planschte er mit den anderen Fellfreunden im Teich. Und alle freuten sich schon jetzt auf ihr nächstes Abenteuer.